Am nächsten Tag waren alle Zeitungen voll mit Berichten über den rätselhaften Reiter. Die Entscheidung musste auf dem Rummelplatz oder im Zirkus fallen. Kommissar Reynolds fuhr dorthin, um mit Andys Vater, Mr. Carson. Er kommt denn da uns her? Hier in die Sackgasse, schnell, da kommt er nicht weiter. Ja, hallo. An. Für heute haben Sie genug. Sie sind fix und nicht viel später Mutter zurück. Sie schaute in drei friedlich schlafende Engelsgesichter, denen der nächtliche Ausflug zum faulen Zahn nicht im Entferntesten anzusehen war. Und hätte sie am Fußende unter Linas Bettdecke geschaut, dann hätte sie noch einen vierten schlafenden Engel erblicken können.